erste beginnt nachts. Es ist 5 Uhr morgens. Draußen ist es dunkel und kalt. Es ist 5 Uhr morgens. Licht auf, nass im Asphalt. In den Straßen der Stadt bewegen sich die ersten Autos. In den Straßen der Stadt bewegen sich fast lautlos. Scheinwerfer beleuchten die Straßen, Scheinwerfer beleuchten die Masten, die Strommasten, Scheinwerfer beleuchten auch die Fußgängerwege, auf denen sich kaum noch jemand bewegt. Doch so langsam nimmt nach und nach das Fußgängeraufkommen auf der Straße zu. Doch langsam kommen immer mehr Leute auf die Straße, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Arbeitsplatz, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Zeitraum, wo halt eine Geschichte erzählt wurde, wie man aufsteht, zur Arbeit geht und irgendwie dann ein Problem mit Monster lösen muss. Aber ich werde das nicht dieses ganze Musical, sage ich mal so, vorspielen. Das war jetzt nur der erste Teil davon. Wer das gerne hören will, kann mich auch im Internet finden unter Iowa Musik, also Iowa wie der Bundesstaat, Iova.